Das nördliche, das südliche und das Auslandskomitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni gaben am 15. Juni einen Aufruf des gemeinsamen nationalen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni mit folgendem Inhalt bekannt. Man soll die gemeinsamen Erklärungen zwischen Nord und Süd als nationalen Meilenstein für die Wiedervereinigung konsequent achten und erfüllen, die Nord-Süd-Beziehungen verbessern und die Versöhnung und den Zusammenschluss der Nation aktiv verwirklichen. Alle Verleumdungen und Kriegssätze, die Zwietracht, Misstrauen und Feindschaft innerhalb der Nation sowie die Auseinandersetzung und Krieg hervorrufen, sind entschieden zu vereiteln. Man soll die gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten und die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Nord und Süd anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung des Vaterlandes auf jeden Fall in Seoul, Südkorea, zustande bringen. Zusammenkünfte aller Kreise, wie der Jugend und Studenten, Bauern, Frauen, Massenmedien, Wissenschaft und Religion veranstalten und somit die Atmosphäre der Ausbesserung der Nord-Süd-Beziehungen verbreiten und ein neues Horizont der Versöhnung und Zusammenarbeit auftun. Alle Koreaner sollen den Versuch Japans dazu, mit der militärischen Spannung auf der Koreanhalbinsel als Vorwand erneut das Territorium und die Souveränität unserer Nation zu verletzen, entschlossen durchkreuzen und in fester Solidarität das nationale Recht und das Existenzrecht der Japan-Koreaner gewähren. Man soll im unerschütterlichen Zusammenschluss unter dem Banner der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung ein neues Zeitalter des Friedens und der Wiedervereinigung, eine zweite Ära der Einheit vom 15. Juni einleiten.